WDR 5. Neugier genügt. Also wir starten die Gruppenstunde auch immer mit einem Ritual. Und dieses Ritual ist, dass die Kinder ein Licht anzünden, was sie auch selber gestaltet haben in der ersten Stunde für den Verstorbenen. Das ist das Anfangsritual, der Einstieg der Gruppenstunde. Ich bin 11 und ich habe die Kerze für meinen Bruder angemacht. Ich bin 6 und zündet die Kerze für meinen Opa an. Mein Name ist Timothy und ich habe die Kerze für meinen Vater angemacht. Ja, ich bin der Jason, bin 11 Jahre alt und habe die für meine Oma angemacht. Ich heiße Andrea und ich bin 7 und ich habe das für meine Mutter gemacht. 12. Ich habe die Kerze für meinen Papa angemacht. Und wir beenden die Stunde eben, indem die Kinder auch dieses Licht auspusten. Und das ist eigentlich ja etwas, was uns die ganze Zeit über begleitet. Und wenn die Einheit der Trauergruppe insgesamt beendet ist, dann nehmen die Kinder auch das Licht mit nach Hause. Eine Trauergruppe von Kindern. 10 Wochen lang treffen sie sich jeweils freitags nachmittags bei Stefanie Wittlörs. Sie ist Trauerbegleiterin. 10 Kinder sitzen im Schneidersitz im Kreis auf blauen Fliesen im Untergeschoss ihres Wohnhauses in Bergisch Gladbach. Am Anfang war das schon so, dass das ganz schwierig war, überhaupt über das Thema zu sprechen oder auch auszusprechen. Ja, mein Bruder ist gestorben. Das fiel den Kindern schon auch sehr schwer. Und die Eltern sagen auch, sie merken auch diesen Prozess, dass die Kinder jetzt einfach auch anders mit dem Thema umgehen. Das kam auch eben in der Runde nochmal zur Sprache, als wir gerade über Gefühle gesprochen haben. Was ist ein gutes Gefühl? Dann sagte jetzt gerade auch die Lisa, es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass alles, was ich hier sage, auch hier im Raum bleibt. Und dass ich sicher sein kann, dass ich den anderen Kindern hier und den Menschen hier vertrauen kann. Und dass das ein gutes Gefühl ist. Und das ist etwas, was, glaube ich, in dieser Situation eben auch ganz wichtig ist, so eine Sicherheit zu haben. Ja, ich habe einen Bruder, der ist 15. Ich habe keinen Bruder mehr, weil der ist ja gestorben, deswegen bin ich ja auch hier. Der ist mit 13 gestorben, wäre jetzt 16. Der war schwerstbehindert, der ist früher vom Wickeltisch gefallen. Und dann ist er halt dann bei uns hinten, wir wohnen auf so einem steilen Berg, da haben die Bremsen versagt. Und dann ist der rückwärts heruntergerollt und hat sich dann halt, ist ja schief gerollt und hat sich dann halt einmal überschlagen. Ja. Eigentlich, wenn man dann hier hinkommt, dann kann man dann halt in dem ersten Kreis, den wir haben dann am Anfang so einen Kreis, dann kann man dann da sagen und nachher dann ist man halt diese ganzen blöden Sorgen los. Weil man konnte das dann halt hier sagen und man kann sich auch sicher sein, dass das nicht weitergesagt wird. Kinder trauern anders als Erwachsene, sagt Stefanie Wittlörs. Die attraktive Frau mit der vitalen Ausstrahlung ist verheiratet und Mutter von 3 Kindern. Sie sei ein lebensfroher Mensch, betont sie. Nur deshalb habe sie die Kraft, anderen Menschen in ihrer Trauer Unterstützung zu bieten. Stefanie Wittlörs wurde in Bergisch Gladbach geboren und studierte Philosophie, politische Wissenschaften und Romanistik in Köln. Fast 2 Jahrzehnte arbeitete sie nach Abschluss ihres Studiums als Eventmanagerin. Viele Jahre lang engagierte sie sich ehrenamtlich in einem Kinderhospiz. Stefanie Wittlörs machte aus ihrem ehrenamtlichen Engagement einen Beruf und veröffentlichte zahlreiche Sachbücher zum Themenkomplex Sterben, Tod und Trauern. Weil Kinder anders trauern als Erwachsene, werden sie schnell in ihrer Trauer übersehen. Eine Frau, deren Mann an Krebs verstarb, ist froh, dass ihre 12-jährige Tochter in der Trauergruppe Del Anima über ihre Trauer sprechen kann. Bei den Kindern finde ich auch, sie hat ja noch einen älteren Bruder, die gehen da irgendwie anders mit um. Also wenn man die Kinder fragt, ob es denen gut geht, die sagen immer gut. Die sagen, nie mehr geht's schlecht, das ist ganz komisch. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen eine Angst, die könnten das vielleicht in sich reinfressen. dann finde ich das schon ganz gut, wenn man hier mal, oder die Kinder sich so austauschen können. Corinna Kramer, die Mutter einer 16-jährigen Tochter, ist Anfang 40. Sie war 11 Jahre alt, als sich ihr Vater das Leben nahm. Sie erfuhr davon erst Jahre später. Auch Corinnas 2 Jahre älterer Bruder nahm sich als erwachsener Mann das Leben. Ihre Geschichte verdeutlicht, wie wichtig es sein kann, Trauer zuzulassen und sich dabei gegebenenfalls auch professionelle Hilfe zu holen. Mein Vater war ja ziemlich lange krank, bevor er sich das Leben genommen hat, also mit einer schweren Depression, die habe ich schon so ein bisschen mitgekriegt, wobei man dann immer irgendwie erzählt hat, nicht so wirklich offen, der hat jetzt irgendwie ein psychisches Problem. Es war immer so, der muss jetzt halt mal wieder ins Krankenhaus. Und irgendwie, ich war halt so mit meiner Welt so sehr beschäftigt, was auf der einen Seite auch mein Glück war. Aber auf der anderen Seite habe ich so viel geträumt, dass ich letztendlich gar nicht wirklich mitgekriegt habe, was da wirklich passiert ist. Und als er sich das Leben genommen hatte, wusste ich das nicht. Man hat mich belogen. Ich dachte, er hätte einen Herzinfarkt gehabt. Mein Bruder hat es mitbekommen, durfte aber nichts sagen. Er musste schweigen. Also es war so, du darfst deiner Schwester nichts sagen. Und das muss man sich mal vorstellen, einem 13-jährigen Kind zu sagen, da redest du besser nicht drüber. Er hatte dann hinten auf seinem Rücken ein Bildchen geklebt, wie so ein Galgenmännchen da so hängt. Mitschüler, die haben ihm das hinten drauf geklebt. Das wird das fast zum Überlaufen gebracht haben. Also, dass mein Bruder dann letztendlich sich auch noch das Leben genommen hat. Der ist ja immer mit seinem Ding bei sich geblieben und dazu noch ein Kerl und kein Mädchen, ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Und dieser Druck, er darf nichts sagen. Das ist ja sehr, sehr viel, was da zusammenkommt. Also ich habe dann sehr, sehr, sehr viel später erst erfahren, nachdem ich dann auch ein bisschen natürlich auch Hilfe in Anspruch genommen habe, nachdem ich gemerkt habe, mir geht es irgendwie nicht so gut. Ich lass mir jetzt mal helfen von jemandem, der sich einfach professionell auskennt. Da hat mir diese Therapeutin auch gesagt, dass ich jetzt so, wie ich reagiere, also eben sehr viel verdränge, permanent so viel verdränge, dass ich zum Teil wichtige Sachen nicht mehr weiß. Das ist sehr auffallend. Hat damit zu tun, dass ich das auch nicht an mich ranlassen wollte. Kann gesund sein. Letztendlich ist es aber, gehört Trauern dazu, zur Verarbeitung. Und wenn man da professionelle Hilfe hat, Leute, die sich damit auskennen, wo man sich aufgehoben fühlt, in der Gruppe auch, ne? Das ist so ein Gruppending, ganz viele, dass man nicht alleine ist damit. Das ist doch gut. Und gerade als Kind. Einen nahestehenden Menschen durch Tod zu verlieren, ist immer schlimm. Nimmt sich ein Familienmitglied das Leben, wirkt dies für die Hinterbliebenen wie ein Stigma, beobachtet Stefanie Wittlörs. Ein 11-jähriger Junge, dessen Vater Selbstmord beging, fühlt sich deshalb in der Trauergruppe besonders gut aufgehoben. Dass man hier alles frei sagen kann. Nirgendwo traut man sich auch einfach nicht, weil die anderen das nicht wirklich nachvollziehen können. Die haben eigentlich gar nicht reagiert. Die haben mich meistens in Ruhe gelassen. Das fand ich super. Ich mache viele Sachen gerne. Hauptsache mit der Familie. Meine Mutter, mein kleiner, fieser, stinkiger Bruder, der meistens mit voller Windel am Tisch sitzt und mich umkickt. Und ich. Für den Trauernden ist es hilfreich, zu merken, ja, auch so ein tragisches Schicksal gibt es bei anderen Menschen in meiner Nähe. Und auch zu gucken, ja, wie geht jemand anders mit so einem tragischen Schicksal um? Was kann ich vielleicht auch von dem lernen? Menschen, die durch den Tod eines Lebenspartners, des eigenen Kindes oder durch den Tod von Vater und Mutter oder eines Geschwisterkindes in ihrem Glauben an die Sinnhaftigkeit und Ordnung der Welt zutiefst erschüttert worden sind, entwickeln manchmal Suizidgedanken. Also wenn Menschen nach dem Tod eines geliebten Menschen Gedanken haben, ich möchte nicht mehr leben, dann ist es auch ein Stück normal. Ja, es ist schon auch normal, dass man selber nicht mehr weiterleben möchte. Das ist eine der Fragen, die ich auch anfangs immer stelle. um zu schauen, ob das eben etwas ist, was ihn überhaupt beschäftigt. Es gibt auch Menschen, die direkt sagen, nee, das habe ich gar nicht, weil da vielleicht eben noch kleine Kinder sind, die ich versorgen muss. Aber manchmal ist es eben auch so, dass Menschen sagen, ja, und ich habe auch schon. Ja, also wenn das dauerhaft ist, dann ist es eben so, dass man gucken muss, wie gefährdet ist der Mensch tatsächlich oder hat er tatsächlich schon Vorkehrungen getroffen, um sich das Leben zu nehmen. Aber suizidale Gedanken sind in Trauerprozessen schon auch häufig und auch normal, eben bis zu einer gewissen Grenze. Das Todesverständnis von Kindern entwickelt sich zunehmend mit den kognitiven und emotionalen Fähigkeiten. Kinder der Altersgruppe zwischen 7 und 9 Jahren beginnen, den Tod als endgültiges Ereignis zu verstehen, beobachtet Stefanie Wittlörs. Die Kinder stellen ja immer wieder viele Sachfragen zum Thema Sterben und Tod, das sie in seinen verschiedenen Dimensionen noch nicht ganz verstehen. Wie sollten sie auch, wenn schon wir Erwachsene damit oftmals überfordert sind? Aufgrund ihrer Erfahrung weiß die Trauerbegleiterin, dass grundsätzliche Informationen zu Trauer, Trauerreaktionen und Trauerprozessen den Umgang sowohl mit der eigenen als auch mit der Trauer der anderen erleichtern. Besonders schlimm wird es, wenn trauernde Kinder und Jugendliche von Gleichaltrigen keine Rücksichtnahme erfahren, sondern sogar noch mit abfällig bösen Kommentaren zum Tod eines geliebten Verstorbenen traktiert werden. Leider kommt dies häufiger vor, als man glaubt, erfahre ich in der Trauergruppe. Man kann hier auch weinen und man wird halt nicht ausgelacht wie in der Schule. Ich wurde auch oft geärgert, weil mein Vater ja gestorben ist. Ja, dann musste ich schon manchmal weinen, aber ich konnte mich eigentlich auch wehren. Aber ich habe das auch den Lehrern gesagt und die haben da auch drüber was unternommen und so. Und ich war ja auch beim Schulleiter. Und dann haben die auch aufgehört damit. Meine Freunde, die stehen hinter mir, aber die Jungs und die Jungs eigentlich nur, die finden das lächerlich, sowas. Also ich habe auch immer so bekloppte Anrufe bekommen. Ja, das, was auch mit meinem Papa passiert ist und so, dass sie das witzig finden, habe ich mal bekommen, permanent. Eigentlich fast jeden Tag und in der Schule. Was sich in der Trauer zeigt, was sich als Trauer ausdrückt, bekommt in der Begleitung einen geschützten Raum. Hier können aufwühlende, auch widersprüchliche Gefühle und Erinnerungen ihren Platz finden. Ich treffe in Bergisch Gladbach auch eine Mutter, die vor ein paar Jahren ihren Sohn verlor. Auch sie nimmt die Hilfe der Trauerbegleiterin dankend an. Unser Sohn, den habe ich ja jahrelang gepflegt mit seiner körperlichen Behinderung. Und als er dann starb, bin ich praktisch körperlich erstmal aufgeblüht. Ich konnte durchschlafen. Ne? Und dieses schlechte Gewissen, mir geht es jetzt gut körperlich, weil mein Kind tot ist. Also das war für mich am Anfang kaum auszuhalten. Und es gibt durchaus Momente, wo ich total lachen kann und frei bin und fröhlich bin. Ja, darf ich das jetzt sein, hier so frei und fröhlich? Durch die Frau Wittlörs weiß ich jetzt zum Beispiel, dass das ganz wichtig ist, dass ich mich gut fühle in manchen Momenten, weil sonst kann ich ja an die Trauerarbeit gar nicht rangehen, an die ganz traurigen Gefühle und schmerzlichen Gefühle. Ne? Bei mir war es am Anfang so, dass ich sehr viel gelesen habe. Nachdem so ein paar Wochen vorbei waren, nachdem unser Sohn gestorben ist, habe ich ganz viel in Trauerbüchern gelesen, habe auch gemerkt, dass mir das gut tut. Und trotzdem sind mit der Zeit Fragen entstanden oder auch Gefühle noch mal intensiver geworden, wo ich dachte, irgendwie brauchst du noch Hilfe von außen. Um auch also für mich irgendwie so ein besseres Gefühl zu bekommen oder auch mehr Sicherheit dann im Umgang mit meinen Kindern. Meine jüngere Tochter hat das ja dann auch in Anspruch irgendwann genommen und hat für sich auch nur positive Erfahrungen gemacht. Also für Trauernde ist es eben auch ganz schwierig, sich selber erstmal wieder kennenzulernen, weil es natürlich eine ganz außergewöhnliche Lebenssituation ist, wo ganz, ganz viele intensive Gefühle plötzlich da sind, die man vielleicht auch nicht kannte und Bedürfnisse nebeneinander hergehen und man selber manchmal gar nicht weiß, was man möchte. Und dann ist es natürlich für Menschen, die einem begegnen als Trauernden, auch schwierig, auf den Trauernden zuzugehen, um zu spüren, was möchte derjenige. Und da kann es eben wirklich hilfreich sein, einfach zu fragen, darf ich dich ansprechen? Oder was kann ich tun, damit ich dir ein Stück Stütze sein kann? Und aushalten zum Beispiel auch diese Gefühle auszuhalten, das ist eine ganz große Stütze. Eben vielleicht auch auszuhalten, dass jemand sagt, nö, ich möchte heute dein Angebot eben nicht annehmen, möchte ich heute nicht sehen, obwohl man sich vielleicht eben die Zeit genommen hat. Weil oft wissen Menschen wirklich nicht im Augenblick, was ihnen gerade gut tut. Ich hatte eine Jugendliche, die sagte, ich möchte einerseits in der Schule angesprochen werden und andererseits aber irgendwie doch nicht. Ja, und das strahlen natürlich auch die Trauernden aus. Und das ist dann manchmal schwierig, das Richtige zu tun. Es gab sehr positive Zuwendungen, aber eben gibt es auch immer wieder Schmerzliches, wenn man falsch angesprochen wird oder gar nicht angesprochen wird oder jemand die Straßenseite wechselt oder im Supermarkt einem aus dem Weg geht, die man sonst immer gegrüßt hat. Inzwischen finde ich das nicht mehr so schlimm, weil ich weiß inzwischen, dass die auch unsicher sind und nicht wissen, wie sie mich ansprechen sollen. Ich habe Freunde und auch gute Freunde, mit denen kann ich auch darüber reden, aber nicht ganz so tief, weil die werden dann auch traurig. Und das konnte ich dann nicht aushalten, die auch noch trösten zu müssen. Während die Frau Wittlörs das alles ausgehalten hat. Sie ist ja Fachfrau. Da konnte ich einfach erzählen, ohne Angst haben zu müssen, dass die einbricht. Ne, dass ich weinen kann, wie ich will, ohne dass... Ne, wobei, es hat mich auch nicht gestört, dass Freundinnen dann mitweinen. Im Gegenteil, das war mir manchmal sogar sehr recht. In der Trauerbegleitung geht es darum, den Trauernden dabei zu unterstützen, den Verlust zu begreifen und ihm Schuld- und Schamgefühle im Trauerprozess zu nehmen. Auch gegenüber Freunden, die helfen wollen. Ich habe zum Beispiel auch bei mir im Bekanntenkreis Reaktionen bekommen, dass es halt nicht nur mir gut getan hat, dass ich zur Trauerbegleitung gegangen bin, sondern eben auch meinen Freundinnen oder auch anderen aus meinem Bekanntenkreis. Weil dadurch, dass ich erzählt habe, was ich halt hier erzählt bekommen habe und wie ich mit gewissen Dingen umzugehen habe oder umgehen sollte, das musste ich ja auch erstmal lernen. Was tue ich denn, wenn es mir schlecht ist oder was will ich hören und was will ich vielleicht gar nicht hören? Stefanie Wittlörs macht noch auf einen anderen Aspekt im Trauerprozess aufmerksam. Die Rituale, die etwas Tröstendes haben, die Raum für Gefühle geben können, ohne dass dafür Worte benötigt würden, die von Trauernden schnell als unpassend oder aufgesetzt empfunden werden können. Was auf jeden Fall verkehrt ist, ist, wenn man dann versucht, nur weil der eine jetzt gestorben ist, ihn dann aus dem Leben zu streichen und einfach irgendwie weiterzumachen. Man muss halt so einen Platz schaffen, ne? Weil der ist zwar aus dem Leben jetzt rausgerissen, aber in einem drin steckt er ja noch. Man hat ihn ja noch im Herzen und ich glaube, den kann man einfach nicht ganz aus dem Alltag dann verbannen. Dann sind halt so Sachen wie diese Gedenkfeier, das war für alle Trauernde, das war halt offen. Für alle, die halt wen verloren haben, die konnten halt dahin. Und war eigentlich auch so ein bisschen erschreckend zu sehen, wie viele traurige Leute es eigentlich halt gibt. Weil man hat immer so das Gefühl, man ist ja allein mit seinem Schicksal und dann sitzt man da in dieser Gedenkfeier und sieht, mein Gott, den allen geht es auch nicht besser als mir selber. In der Trauergruppe in Bergisch Gladbach sollen sich Kinder und Jugendliche an die Gestorbenen erinnern und von gemeinsamen Erlebnissen mit ihnen erzählen. Stefanie Wittlörs inspiriert und bestärkt die Trauernden in diesem Prozess der Würdigung des geliebten Verstorbenen. Nach 2 Stunden ist das heutige Treffen vorbei. Wie immer wird zum Schluss gemeinsam gesungen. Singen befreit die Seele und verbindet sie. Mit den Verstorbenen, aber auch mit den Lebenden. Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei dir wär, der lacht und spricht, fürchte dich nicht. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.